Merci. Sandman. Der Dominik trägt gerade Gitarre, der Nero Biazzoli am Bass und der Flavio Biazzoli am Schlagzeug. Ich bin der Teddy Kohlenstein am Gesang und der Gitarre. So gestochen wie der Kaktus von vorher. Aber dann, irgendwann bin ich halt in die Mitte abeinander geknickt. Und naja, ist halt gestorben. Ich weiß noch genau, wo ich im Spital war. Du bist mich auf Suche gekommen, oh Mann, wie schaue ich müde rein. Es klingt schon so lang her, aber es kommt mal vor, als wäre es gestern gewesen. Wir sind gerade aus der Ferien gekommen, aus der Stadt von der Liebe. Das graue Zimmer, das wird vorbei. Wenn du bei mir bist, und du liegst in meinem Bett, du bist das Einzige, wo ich will. Gute Besserung und ein Kuss von dir, das Einzige, und das hilft mir. So kurz gsi, wo ich ohne dich haben müssen sein. Es hat mich so lang gedünnt und immer dann schaust du traurig drin. Es scheint nicht wichtig zu sein, aber für mich war das gsi. Ich wünsch, es könnte noch einmal so sein. Aber die Zeit, die läuft. Und sie läuft hier. Gracias.